Spaß und sich nackt dort im Sonnenschein. Und als er aufsteht, fängt er sich eine Bombe ein. Ja, das Kruzifix, es brennt, denn so soll es sein. Ich zieh das Kondom ab und spritze in die Nonne rein. Siehst du, wie dein Haus brennt, siehst du, wie er rausrennt. Sieh nur, wie die Jugendlichen deinen Vater aufhängen. Illuminati, ich lach über die Stasi. Feinde sperr ich ein in meinem Keller und vergaß sie. Die Kids sind gewalttätig, hart und verzweifelt. Sie schießen dir den Kopf, denn du laberst nur Scheiße. Die Banker gehen drauf, die Politiker auch. Ich verbrenne die Backspin und Kritiker auch. Wenn du wieder was brauchst, komm vorbei, hol sie ab. Und ich spalte brutal mit nem Ball deinen Sack. Es wird Nacht in der Stadt und die Kids kommen heraus. Du bist einer von den Guten und sie schlitzen dich auf. Du bist witzig, ich auch, komm, wir lachen uns kaputt. Danach zünden wir Clowns an und schlagen sie kaputt. Dieser Typ nennt sich Hawkeye, wo lebst du, du Spaß? Du bist überflüssig, so wie Tapete im Knast. Diese Welt, sie ist grau, diese Gays, sie sind bunt. Euren Regenbogen machen wir kaputt ohne Grund. Wie sollen sie brechen, das Chaos zieht ein. Mit Kreide mal ich Pyramiden auf Steine. Steht längst geschrieben, sie können sich entziffern. Denn sie sind nur hängengebliebene Kiffer. Yeah, KMK for life. Jatsch. Molotow kommt deswegen. Von den Dächern, sie erziehen ihre Kinder zu Verbrechern. Sie gehen Schule schwänzen, sie quälen unter Menschen. 12 Zentimeter Klinge in den Kopf gerammt, es ist die 9mm Club, verdammt. Molotow kommt deswegen. Von den Dächern, sie erziehen ihre Kinder zu Verbrechern. Sie gehen Schule schwänzen, sie quälen unter Menschen. 12 Zentimeter Klinge in den Kopf gerammt, es ist die 9mm Club, verdammt. Es wird hart, Massaker auf dem Bauernhof. So wie Honecker zieh ich eine Mauer hoch. Ja, ich isoliere mich von der Außenwelt. Schieß dir in die Knie, damit du auf die Schnauze fällst. Wenn die Kids aus dem Dorf nach Berlin da kommen, verteilen wir Messer an sie, denn wir haben zu viel davon. Ja, den Kids ist egal, ob du boxen kannst, denn sie schießen dir mit Blei ein zweites Loch ins Schwanz. Mit dem Wagenheber wird dein Arsch gedehnt. Danach verpacken sie die Kilos in deinem Arsch, okay? Wir setzen Masken auf, so wie an Halloween. Gangbang-Party auf Amphetamin. Ich bin ein grausamer Mensch, hat deine Mama gesagt. Ich hab sie hardcore gebankt und an einem anderen Tag hab ich Crack und Heroin an deine Schwester verkauft. Blutrauschen, das Klappmesser geht auf. Kinder mutieren zu Serienmördern, Schraubenzieher steckt im Gehörgang. Rasier, Klingen, zerfetzen die Kehle, 9mm an der Schläfe. Ein Serbien-Film war nicht nur irgendein Film. Wir ziehen los in der Nacht, um Kinderficker zu killen. Mit der Kettensäge hab ich in sein Bauch gesägt. Als seine Frau reinkam, hab ich sie einfach auch zerlegt. Wenn die Bullen kommen, siehst du nur die Bullen rennen. In unserer Gegend kontrolliert die Straße unsere Gang. Hinter der Kellertür liegt Schrot bereit. Diese Stadt gehört uns nicht, wo bereit. 2002 hab ich es prophezeit. Nun rasten alle aus, vorbei die Probezeit. Tage vergehen und die Nächte auch. Wir klettern hoch mit Mollys auf die Dächer rauf. Kommt deswegen. Von den Dächern, sie erziehen ihre Kinder zu Verbrechern. Sie gehen Schule schwänzen, sie quälen unter Menschen. 12 Zentimeter Klinge in den Kopf gerammt, es ist die 9mm Club, verdammt. Molotow kommt deswegen. Von den Dächern, sie erziehen ihre Kinder zu Verbrechern. Sie gehen Schule schwänzen, sie quälen unter Menschen. 12 Zentimeter Klinge in den Kopf gerammt, es ist die 9mm Club, verdammt.